Ja, wir haben eben Margarete Zimmermann gehört im Gespräch über Christine de Pezan und über ihr Buch Die Stadt der Frauen. Und wir wollen hier im Mittelalter bleiben und wollen nochmal, ja, vielleicht so einen größeren Kontext aufmachen. Das Buch von Christine de Pezan wird oftmals eingeordnet in den Rahmen einer Debatte, die im Mittelalter über mehrere Jahrhunderte hinweg geführt worden ist. Die sogenannte Querelle de Femmes oder Querelle de Sexe. Eine Debatte über die Geschlechterordnung und über die Positionen der Frauen in der Gesellschaft. Und mit dieser Querelle de Femmes hat sich Nadia Bennewitz auseinandergesetzt. Wir haben eben so ein bisschen vor allen Dingen über den französischen Raum gesprochen. Nadja Bennewitz hat sich mit dem mittelitalienischen Raum auseinandergesetzt. Sie ist Historikerin und Philologin. Eine ihrer Forschungsschwerpunkte ist die historische Frauen- und Geschlechterforschung. Und sie hätte beim letzten Kantine-Festival in Chemnitz auch einen Vortrag halten sollen. Einen Vortrag eben über die Querelle de Femmes. Aber dieser Vortrag musste leider ausfallen. Umso mehr freuen wir uns, dass Nadja Bennewitz hier nun auch am Telefon ist, um mit ihr über ihr Vortragsthema zu sprechen. Schön, dass Sie dran sind. Hallo, Frau Bennewitz. Ja, hallo, ich freue mich auch, nun da zu sein und es nachholen zu können, was ich damals aus Krankheitsgründen verpassen musste. Ja, was war denn für Sie ursprünglich der Anlass, sich auch mit der Querelle de Femmes auseinanderzusetzen? Also von was für einem Ausgangspunkt, mit welchen Fragestellungen sind Sie denn ursprünglich an dieses Thema rangegangen? Also das waren durchaus persönliche und politische Gründe. Also man hätte das Gespräch natürlich mit Margarete Zimmermann jetzt in dieser Sendung fortführen können, denn sie ist die Grande Dame. Also alles, was ich zu diesem Thema weiß, habe ich von ihr zumindest angestoßen bekommen und von ihr profitiert. Das Buch von der Stadt der Frauen habe ich in meiner Studienzeit also verschlungen. Und das war für mich so der Startschuss, sodass man das Thema, wenn man sich mit historischer Frauen- und Geschlechterforschung beschäftigt, im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit natürlich zwangsläufig immer wieder auf dieses Thema stößt, auch in der Reformationszeit hier im deutschsprachigen Raum. Und eine zweite Sache war Daniela Hacke, die von Moderata Fonte, die ja auch eine wesentliche Protagonistin dieser Querelle de Femmes-Debatte ist, aus Venedig, warum Frauen würdiger und vollkommener sind, ins Deutsche übersetzt hat. Und ich kann zwar Italienisch, aber trotzdem war das Buch dann nochmal ausschlaggebend für mich persönlich bei der Frage, was mache ich in dem Jahr der Auszeit, das ich mir als freiberufliche Historikerin geben will, wohin gehe ich? Und aufgrund dieses Buches von Daniela Hacke, der Übersetzung und dieser protofeministischen Schrift von Moderata Fonte aus der Zeit um 1600 nach Venedig ein Jahr zu gehen. Das heißt also, bei mir ist auch immer so die Kombination, auch an den Ort des Geschehens zu gehen, an dem diese Debatten geführt worden sind, weil ich auch ja Italiengängerin bin. Nun wird die Querelle de Femmes ja im späten Mittelalter verortet. Kann man das irgendwie datieren? Gibt es da einen Ursprung oder gibt es einen definierten Zeitpunkt, wo man sagen kann, da beginnt diese Debatte? Naja, also der Startschuss wird natürlich in der Forschung auch und ich denke auch, was die Rezeption, wie Margarete Zimmermann ja auch gesagt hat, anbelangt, von dem Buch Der Stadt der Frauen von Christine de Pizan gegeben. Aber ich denke, man wird auch noch weiter suchen können in Jahrzehnte, die diesem Buch von der Stadt der Frauen vorangegangen sind. Ich möchte in dem Zusammenhang eine Poetessa vorstellen, eine Dichterin, die, wenn weitere Forschungen müssen das noch genauer aufzeigen, vor Christine de Pizan Position bezogen hat in dieser Frage, eben ob Frauen oder wie die gesellschaftliche Position von Frauen zu beurteilen ist und wie das Verhältnis der Geschlechter zueinander sind. Das ist eine Poetessa aus Mittelitalien, aus dem Adelsgeschlecht der Genga. Das ist also ein kleinstes Fürstentum am Fuße des Apennin in der heutigen Region Marken in der Nähe von Ancona, Fabriano. Und diese Dichterin Leonora della Genga hat ein Sonett geschrieben in der Nachfolge des großen italienischen Dichters Petrarcas im Jahre 1360 bereits. Und sie hat sich also eingesetzt, um die Würde der Frau zu verteidigen. Und dazu muss man wissen, dass diese Querelle de Femmes oder Querelle de Sexe ja eine weltliche intellektuelle Auseinandersetzung gewesen ist, die aber immer auch auf theologischen Überlegungen gefußt hat. Zum Beispiel war nach der aristotelischen und infolgedessen im Mittelalter eben nach der thomasischen Tradition benannt, nach diesem bedeutendsten Theologen Thomas von Aquin, galt die Frau als ein misslungener Mann. Und warum? Weil der Mann als der allein aktive aktive Teil bei der Zeugung galt. Und deswegen müsste bei einer Zeugung immer wieder zwangsläufig ein Junge, also ein männliches Wesen entstehen, weil eben die volle Verwirklichung der menschlichen Art männlich sei. Und nun kommt es aber zu unglücklichen Fällen, zu irgendwelchen Unfällen. Und dabei käme dann das Mädchen hervor. Das sei also nur eine Ersatzbildung der Natur. Und Thomas von Aquin hat es folgendermaßen erklärt. Also wenn man bei einem Krebs ein Auge entfernt und dabei sein Nervenzentrum schont, dann entsteht wieder ein Auge. Aber wenn das Nervenzentrum angegriffen wird, dann kommt nur eine Ersatzbildung. Also so ein fühlerähnliches Gebilde und eine solche Ersatzbildung für eine nicht mehr mögliche Normalbildung sei also die Frau. Sie sei sozusagen untermännlich, also ein nicht voll entwickelter Mann. Und interessanterweise hat sich eben diese Dichterin Leonora della Genga in ihrem Sonett 1360 genau darauf bezogen. Und jetzt hätten wir uns natürlich besser absprechen können, dann hätte das ja auch ein Einspieler werden können. Aber ich würde gerne mal dieses Gedicht vortragen. Mhm, sehr gerne. Also in deutscher Übersetzung, ich muss es ja irgendwie übersetzen. Schweigt, o Männer, und behauptet nicht, dass die Natur beabsichtige, allein den Mann hervorzubringen. Und dass, wenn sie die Frau erschafft, es ohne Ehrgeiz und ohne großes Wollen tut. Welcher Neid, welche dunkle Wolke vernebelt euren Geist, so dass ihr nicht erkennt, wie die Natur keinen Aufwand scheut, um die Frau hervorzubringen und sie euch an Ruhm um vieles übertrifft. Es können die Frauen das Schwert führen, sie können Imperien regieren und sie kennen auch den direkten Weg nach Helikon. In jeder Hinsicht ist euer Wert, o Männer, geringer als der ihrige. Nie wird es einem Mann gelingen, ihr ihre Würde und ihre Krone zu entziehen. Ja, also ein wunderbares Sonett, in dem man eben sehr schön aufzeigen kann, dass sie sich genau mit diesen frauenfeindlichen Diskursen in der zeitgenössischen Theologie auseinandersetzte und das eben aufgreift, ja, dass die Natur beabsichtige, allein den Mann hervorzubringen, das weist sie also ganz weit von sich. Und das ist eben ganz interessant, in diesen mittelitalienischen Regionen gibt es noch die ein oder andere Dichterin, Elisabetta Trebbiani in Ascoli Piceno, auch in der heutigen Region Marken gelegen. Also da müsste man noch weiter forschen. Man kennt Beziehungen untereinander, unter diesen Dichterinnen, inwiefern sie also bereits in diese angesprochene Querelle de Femme einzuordnen sind, was dann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts der Fall wäre, wo eben wohlgemerkt auch Frauen das Wort ergriffen, ja. Also wir haben hier eine sehr selbstbewusste Reaktion auf frauenfeindliche Äußerungen in dieser Zeit gehört. Sie haben gesagt, es war eine weltliche Debatte und trotzdem ging es auch um theologische Vorstellungen, aber es war doch eine weltliche Debatte und immer wieder kommt auch das Stichwort des Adels auf und da ist ja auch Christine de Pizan ist ja da auch mit einzuordnen. Hat diese Debatte aber auch sozusagen über diesen adligen Raum hinaus eine Rolle gespielt? Ist es auch in anderen Kreisen diskutiert worden? Ja, durchaus. Weil natürlich diese Diskurse, die auch in der höfischen Gesellschaft kursierten, durch den Buchdruck dann insbesondere ab dem 16. Jahrhundert und zwar eben dann auch jeweils in der Landessprache übersetzt, ein großes, breites Publikum erreichen konnte und eben auch von Frauen gelesen wurde. Und in dem Zusammenhang ist eben auch zu nennen, auch das wird in der Forschung eingeordnet in diese ja, bissige Geschlechterkontroverse des Querelle des Sex, das Buch Der Hofmann, Il Cortigiano, von dem Diplomaten und Schriftsteller Baldassare Castiglione, der also in seinem Werk über das Idealbild der höfischen Elite spricht und schreibt. Und wie ich gelesen habe, wird es also von anderen Autorinnen, die sich auch damit beschäftigen, nicht mehr als eine Schrift anerkannt, die sich für die Würde und für die Gleichheit der Geschlechter eingesetzt hat, weil in diesem Buch von Baldassare Castiglione durchaus maßgeblich Männer zu Wort kommen und die Frauen bei Hofe als Stichwortgeberinnen dafür dienen, dass eben ein Frauenfreund und ein Frauenfeind disputieren, wie denn jetzt eigentlich Frauen einzuschätzen seien. Aber ich denke, man muss doch nochmal auch das ganze historische Setting am Hofe anschauen. Baldassare Castiglione hat also agiert unter der Gräfin Elisabetta Gonzaga, eine Gräfin der Hochrenaissance, die auch maßgeblich Raphael beispielsweise gefördert hat, eine Kunstmäzenin einem Hof in Urbino, ein wunderschöner Renaissance-Palast, Urbino sowieso als die Wiege der Renaissance anzusehen, in dem also solche Diskussionen geführt werden konnten. Und wenn man dann also in diesem Herzogspalast selber ist und in diesem sogenannten Nachtwachensaal, in dem sich diese Gespräche tatsächlich abgespielt haben, die dann Baldassare Castiglione 1528 in ein Buch fasst, dann kann man sich eben ja hineindenken in diese Zeit, in der gelehrte Herren und wenige gelehrte Damen und als Anführerin, als die Königin sozusagen, diese Elisabetta Gonzaga, ja diesen Geschlechterstreit führt. Ja, um nur mal kurz ein Beispiel anzugeben, also ein Herr sagt, Zeus habe sowohl eine männliche wie auch eine weibliche Natur gehabt und auch in der Heiligen Schrift könne man lesen, dass Gott die Menschen nach seinem Bild weiblich und männlich geschaffen habe und der Frauenfeind antwortet dann darauf, nee, der Mann ist die Form, die Frau ist der Stoff und die Form ist vollkommener, weil sie dem Stoff erst die Form verleiht und überhaupt wisse man ja, dass jede Frau nur danach strebe, vollkommen zu werden und also ein Mann zu sein wünsche und dann wiederum der Frauenfreund darauf antwortet und das finde ich auch so die gesellschaftspolitische Brisanz bei dieser ganzen Querelle de Femmes, die sagt, na die Frauen, wenn sie denn wirklich wünschen sollten, Männer sein zu wollen, dann doch nur deswegen, um die gleichen Freiheiten zu haben, die Männer haben und sich nicht ihrer Herrschaft unterwerfen zu müssen. Und das sind eben so Äußerungen, die dann auch zeigen, dieser Geschlechterstreit, der hat natürlich immer auch einen realen Sitz, ja, in der Welt. Mhm. Wenn man sich bei Wikipedia über die Querelle de Femmes informiert, dann ist das da sehr knapp dargestellt. Es ist ja sozusagen über Jahrhunderte hinweg geführte Debatte, wo sozusagen verschiedenste Leute dran teilgenommen haben. Und zu lesen ist da aber auch, dass diese Querelle de Femmes ungefähr mit der Französischen Revolution endet. Vielleicht das so ein bisschen als Überprüfung, als ob diese These stimmt. Und wenn sozusagen diese Debatte zu Ende geht, kann man denn irgendwie sagen, dass sie entschieden worden ist? Oder gab es irgendwie einen Schlusspunkt? Also ja, ich hab auch mich damit beschäftigt, wann hört es denn auf und als 18. Jahrhundert und spätestens die Französische Revolution wird dann als Endpunkt genannt. Also ich denke, die Debatte darüber, ja, was Geschlecht ist, die ist ja aktueller denn je und insofern denke ich, hat sie natürlich eine ganz andere Form und einen ganz anderen Diskurs angenommen, aber die Wandelbarkeit der Verhältnisse zwischen den Geschlechtern und die Frage, was Frauen sind, was Männer sind und was Geschlecht ist, die ist ja aktueller denn je. Insofern finde ich nicht, dass diese Frage irgendwas an Bedeutung verloren hat. Aber in Anbetracht der Fülle weiblicher Gelehrsamkeit, bekannt eben gepaart mit auch männlicher Unterstützung durch die Jahrhunderte hinweg, ist es tatsächlich nicht nur verwunderlich, sondern skandalös, dass wir dieses Wissen fast verloren haben oder zumindest nicht in das kollektive Gedächtnis eingegangen ist. Also ich denke mir, Arbeiten wie Margarete Zimmermann und Daniela Hacke und andere Wissenschaftlerinnen sind natürlich bekannt, aber in einem gesonderten Bereich. Aber ich bin gerade dabei, die Lehrpläne für das Gymnasium in Bayern, wo ich ja herkomme, zu sichten. Und da ist beispielsweise diese Querelle de Femmes überhaupt nicht von Relevanz. Und sowas finde ich doch sehr bedauerlich, ja. Es gibt also viel zu entdecken und Schätze zu bergen, auch wenn man sich mit der Geschichte des Mittelalters auseinandersetzt. Dazu vielleicht eine abschließende Frage, weil ich habe mich gefragt, was diese Querelle de Femmes eigentlich über das Geschlechterverhältnis im Mittelalter aussagt. Und die Frage ist mir deswegen gekommen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, es kann ja beides bedeuten. Auf der einen Seite negativ, Frauen mussten sich schon im Mittelalter gegen stereotype Vorstellungen zur Wehr setzen und sahen sich da in eine hierarchische Rollenverteilung gestellt und mussten sich gegen Frauenfeindlichkeit wehren. Auf der anderen Seite kann man ja vielleicht feststellen, dass da überhaupt über das Geschlechterverhältnis debattiert wurde, dass darüber debattiert werden musste, ist ja vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass es noch nicht vollkommen festgefügt und selbstverständlich war. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ja, naja, letzteres natürlich. Also dieses Geschlechterverhältnis ist natürlich nie vollkommen zementiert, ja, sondern so beiläufige Redewendungen wie früher war das so oder die traditionelle Rolle, die suggerieren ja lediglich, dass wir irgendwann mal einen Zustand hatten, in dem es so gewesen ist und nicht anders. Und damit wird impliziert, dass es eine Geschlechterhierarchie zugunsten des Mannes gegeben habe. Und ich finde gerade die Analyse und das Nachverfolgen dieser Debatten und der Argumentationen und des Pro und Kontras, die hier geführt werden oder auch die Verschiebung dann hin eben zu Forderungen nach Bildung Deutungsmöglichkeiten zeigen uns an, dass das noch nie eine statische Angelegenheit gewesen ist, sondern dass Geschlechtszuschreibungen immer zeitlich gebunden und gesellschaftlich konstruiert und historisch wandelbar sind, was uns natürlich für unsere Zukunft ja ganz, ganz fantastische Perspektiven öffnet. Ja, ja, also von daher Letzteres, es zeigt uns eher an, was ob der Wandelbarkeit der Geschlechter und natürlich auch vom Versuch einer hegemonialen Männergruppe immer wieder Hierarchien verfestigen zu wollen. Ja, deswegen also auch diese ganzen negativen Werke, worauf ja immer Autorinnen, ja, Lucrezia Marinelli in Venedig, Moderata Fonte habe ich schon angesprochen, Arcangela Tarabotti auch Venedig, die darauf reagiert haben, weil sie diesen hegemonialen Diskurs ja nicht akzeptieren wollten.